بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir beginnen nun inshallah mit der Erläuterung des Buches Fiqh, basierend auf der Erläuterung zu Zadul Mustaqni' vom Gelehrten Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, und zwar geschrieben von Sheikh Nail bin Radhan, hafizahullahu ta'ala. Und zwar fangen wir an auf Seite 29. Hier heißt es Einführung. Hier heißt es Einführung in den Fiqh. Fiqh bedeutet sprachlich gesehen Verständnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Das heißt doch, ihr versteht ihr Preisen nicht. تَفْقَهُونَ, versteht. Das ist das Wort. Das im Vers verwendete Wort verstehen hat dieselbe Wortwurzel wie Fiqh. Fiqh allgemein betrachtet, das war also die linguistische Erläuterung. Ja, also Al-Fiqh bedeutet im sprachlichen Gebrauch Al-Fahmu, also das Verständnis. Fiqh im allgemein betrachtet beinhaltet somit nicht nur die Ibadat oder Mu'amalat. Ibadat sind die gottesdienstlichen Taten und Mu'amalat sind die Gebote bei zwischenmenschlichen Beziehungen, wie Handel, wie Ehe und Erbschaft und so weiter und so fort. Fiqh beinhaltet jetzt nicht nur linguistisch, ja, nicht nur dieses Verständnis, religiös, meine ich religiös, beinhaltet Al-Fiqh nicht nur dieses Verständnis, sondern auch die Aqida, weshalb einige Gelehrte die Aqida als den großen Fiqh bezeichnet haben. Wer war das? Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Also hier haben wir eine sprachliche Definition. Und jetzt unterscheiden wir haben ja vorhin drei Definitionen unterschieden, ja? Die sprachlich, die religiös-islamwissenschaftliche und die allgemeinen Sprachgebrauch, kulturell bezogen. Die zweite unterteilt sich in zwei Arten auf. Wir haben ja gesagt, religiös-islamwissenschaftlich. Also haben wir eine religiöse Definition und wir haben eine islamwissenschaftliche Definition. Was ist der Unterschied? Religiös ist der Gebrauch in Koran und Sunna. Ein Wort, wenn es religiös benutzt wird, also shar'i, dann bedeutet das, so wird es benutzt in Koran und Sunna. Aber islamwissenschaftlich, das bedeutet in einem Wissenschaftszweig, Fiqh-Wissenschaft, Aqidah-Wissenschaft, Tafsir-Wissenschaft, Hadith-Wissenschaft. Und da kann es Unterschiede geben. Und das erwähnt er hier. Er sagt, Fiqh allgemein betrachtet, in der Religion, wenn Allah über Fiqh redet, oder Rasul sallallahu alaihi wasallam über Fiqh redet, und hier jetzt nicht linguistisch diesen Begriff benutzt, sondern religiös, dann unterscheidet sich diese Bedeutung von der islamwissenschaftlichen Definition bei den Fuqaha, also bei den Fiqh-Gelehrten. Also, Al-Fiqh bedeutet in der Religion die Kenntnis über die Religion. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das werden wir gleich sehen, sagte, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Also derjenige oder denjenigen, für den Allah Gutes möchte, den lässt er seine Religion verstehen. Also Fiqh hier, religiös betrachtet, bedeutet die Lehre oder die Kenntnis der Religion allgemein. Ob das Aqidah ist, Tafsir ist, Fiqh ist, Hadith ist, es egal. Aber bei den Fiqh-Gelehrten, wie ist die Definition? Da sagt der Verfasser, Hafizahullah, die Definition von Fiqh lautet die Kenntnis um die praxisbezogenen Regelungen und deren detaillierten Beleg. Also, ma'rifatul ahkamil amaliyya ma'adillatiha tafsili. Die Kenntnis um die praxisbezogenen Regelungen. Warum praxisbezogen? Ja? Genau, damit wir unterscheiden zwischen Fiqh und die anderen Gebote. Wie haben wir Aqidah definiert? Die Lehre über die religiösen Gebote von was? Von der Praxis? Von der Glaubenslehre. Die religiösen Gebote des Glaubens. Fiqh befasst sich nicht mit den religiösen Geboten des Glaubens, sondern mit den religiösen Geboten der Praxis, der Umsetzung und deren detaillierten Beleg. Das muss man natürlich auch wissen. Hier geht es nun weiter. Das im Arabischen verwendete Wort für Kenntnis lautet Ma'rifah und beinhaltet im Gegensatz zum Wort Ilm, Wissen, sowohl Wissen als auch Überzeugung. Und deswegen wird Allah Azza wa Jal nicht beschrieben mit Ma'rifah, mit Kenntnis. Wir sagen nicht Allah ya'rifu, sondern wir sagen Allah was? Ya'lamu. Was ist der Unterschied? Al-ilmu ist welche Kenntnis? Sowohl Wissen als auch Überzeugung. Al-ma'rifah ist im Gegensatz, also Al-ma'rifah beinhaltet Wissen und Überzeugung. Al-ilmu dagegen ist klares Wissen. Also hier geht es um zwei Begriffe, über Ilm und Dhann. Was bedeutet Dhann, wenn ihr mal die Fußnote euch lest, also wer das Buch hat, die Fußnote 2, es gibt 5 Stufen der Kenntnis. Erstens, etwas nicht zu wissen. Hadha al-jahl. Das ist al-jahlu. Etwas nicht zu wissen. Zweitens, etwas eher nicht zu wissen. Also, man ist sich eher nicht sicher. Drittens, über etwas im Zweifel zu sein. Das ist was? Ashak. Viertens, etwas eher zu wissen, überzeugt zu sein. Und fünftens, etwas sicher zu wissen. Al-Ma'rifah sagt hier der Verfasser, das Wort Ma'rifah im Arabischen beinhaltet die letzten beiden Stufen. Etwas eher zu wissen, also man ist sich nicht ganz sicher. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist sich immer sicher. Und deswegen heißt er Al-Alim und nicht Al-Arif, subhanahu wa ta'ala. Deswegen können wir nicht über Allah azza wa jalla sagen, Allah ya'rifu. Nein, was würde das bedeuten? Du würdest damit sagen, Allah hat Wissen, wo er sich sicher ist, aber er hat auch Wissen, wo er sich nicht so ganz sicher ist. Ja? Und das geht nicht. Das wäre eine Bezeichnung Allahs azza wa jalla mit einer Unvollkommenheit und Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen. Wenn ein Muslim genau weiß, wie man betet, fastet und Zakat entrichtet und alle weiteren Gesetze der Scharia kennt, jedoch die detaillierten Belege für diese Gesetze nicht, ist er kein Gelehrter, also kein Alim. Das ist ja klar. Also derjenige, der nicht weiß, warum er Ruku' macht und warum er Subhana Rabbi al-Azim im Ruku' sagt und wie er und warum er, wenn er das nicht sagt, die Niederwirfung des Vergessens machen sollte oder nicht machen sollte und so weiter, wer die Belege nicht kennt, das ist kein Alim. Mit Belegen sind Koran, Sunnah, Ijma' und Qiyas gemeint. Wir haben im Ders Al-Aqidah erwähnt, Al-Quran und Sunnah und Al-Ijma'. Das brauchen wir jetzt nicht zu wiederholen. Was ist nun Qiyas? Analogieschluss. Was heißt Analogieschluss? Ja? Ja. Ja, mein Beispiel. Das Rauchen. Welche Ayah erwähnt, dass Rauchen verboten ist? Keine. Also ist Rauchen trotzdem Verbot. Auch wenn wir keine Aya haben. Welcher Hadith erwähnt, dass Rauchen verboten ist? Kein Hadith. Also ist Rauchen immer noch Verbot. Warum? Nicht, weil es einen Hadith gibt oder eine Aya gibt. Nein, es gibt keine explizite, klare Aya über Rauchen und, also im Koran oder in der Sunna. Aber was gibt es? Es gibt den Analogieschluss. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ Und er hat euch das Schlechte verboten. So, das heißt, jetzt brauchen wir beim Qiyas natürlich einen Grund, warum etwas verboten ist. Warum ist das Schlechte verboten? Was ist die Illa, der Grund dahinter? Weil es schadet. Alles, was schlecht ist, schadet einem. So, jetzt nehme ich diese Illa, diesen Grund. Es schadet. Also alles, was schadet, ist haram, lerne ich aus dieser Ayah, oder nicht? Und jetzt schaue ich mir das Rauchen an. Schadet Rauchen? Rauchen kann nicht nur tödlich sein, sondern tötet. Ja? Also schadet es oder schadet es nicht? Es schadet. Also ist Rauchen haram. Das ist der Analogieschluss. Ich vergleiche etwas, was ich schon, wo ich schon ein Urteil habe, mit etwas, wo ich kein Urteil habe. Was brauche ich, um es zu vergleichen? Al-Illah. Ich brauche den Grund, warum das erste verboten ist. Wenn ich denselben Grund in diesem zweiten Aspekt finde, wo ich noch keinen Urteil habe, wenn ich das die gleiche Illah, den gleichen Grund erwähne, hat es auch den gleichen, das gleiche Urteil. Ist das klar? Und deswegen gibt es eine Regel in Usulul Fiqh. Was war nochmal Usulul Fiqh? Die Wissenschaft über die Ableitung der Gebote aus Koran und Sunna. Die Werkzeuge. Al-Hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama. Also das Urteil folgt dem Grund, so dass wenn der Grund da ist, dann ist das Urteil da, und wenn der Grund nicht da ist, ist das Urteil nicht da. Das heißt, wenn ich etwas habe, was nicht schadet, ist es, was ist es dann? Halal. Und wenn ich etwas habe, das schadet, dann ist es haram. Ein zweites Beispiel. Kommt jetzt jemand und sagt, gibt ja viele Leute, die den Koran lesen und Sunna lesen und nicht lernen, sagen, ach, guck mal jetzt, ich bin ein Gelehrter. Sagt er, im Koran steht nirgends, dass wir unsere Eltern nicht schlagen dürfen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Stimmt. Bitteschön, wo ist die Ayah, in der steht, wir dürfen unsere Eltern nicht schlagen? Nirgends. Gibt es ein Hadith, in dem steht, wir dürfen unsere Eltern nicht schlagen? Gibt's auch nicht. Also kommt dieser hochintelligente Mensch und sagt, also ist das Schlagen der Eltern nicht Verbot. Und das ist natürlich Unsinn hoch 1500. Warum? Denn wir sagen hier gibt's ein Qiyas, und diese Art von Qiyas, es gibt Arten von Qiyas, und diese Art von Qiyas nennt man Qiyasul Aula. Das bedeutet, wenn Allah Azza wa Jal uns im Koran erwähnt, wir sollen nicht uff sagen, pfui oder lass mich in Ruhe oder so. Dann ist Qiyasul Aula was? Wenn Pfui oder Uff verboten ist, dann ist erst recht alles, was schlimmer ist, auch verboten. Oder nicht? Das ist eine Art von Qiyas. Das heißt, ich habe eine Sache im Koran und die andere Sache wurde nicht erwähnt im Koran. Aber ich schaue mir den Grund an. Warum ist es haram, Uff zu sagen? Weil es respektlos ist gegenüber den Eltern. Das Schlagen, habe ich da den gleichen Grund? Auf jeden Fall ist es respektlos und unverschämt und eklig und was es auch noch alles gibt für Beschreibungen, wenn ein Mensch seine Eltern schlägt, möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen ist das erst recht haram. Und das ist eine Art des Qiyas. Gut. Also müssen wir Wissen haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte also, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Denjenigen, für den Allah Gutes möchte, den lässt er seine Religion verstehen. Umkehrschluss von diesem Hadith, wie ist das? Das Gegenteil, oder? Ja, was ist denn bitte schön das Gegenteil? Wenn Allah dir nichts Gutes möchte, dann lässt er dir diesen Religion nicht verstehen. Allahu Akbar. Wenn Allah mit dir nichts Gutes will, oder wenn Allah dir nichts Gutes will, dann gibt er dir kein Wissen in der Religion. Diese Kenntnis, Barakallahu Fikum, muss ausreichen, dass wir die Religion lernen. Je mehr du Wissen hast, desto mehr liebt dich Allah. Je mehr du Wissen hast, je mehr du lernst, desto näher kommst du zu Allah. Je mehr du Wissen hast, je mehr du lernst, desto mehr kannst du dir sicher sein, dass Allah mit dir etwas Gutes will. Aber diejenigen Menschen, die sich nicht mit dem Wissen befassen, die nicht lernen, und zu lernen, wie man lernt, ist die Voraussetzung. Zu lernen, wie man lernt, ist natürlich die Voraussetzung. Wenn ich Chirurg werden will, da bleibe ich nicht die nächsten 5 Jahre vor Facebook und YouTube. Das macht ja kein Mensch. Oder? Kann ich durch Facebook und YouTube Chirurg werden? Ach, guck ich mal die Videos jetzt. Aha, okay. Das waren 2 Zentimeter. 3, okay. Oh, es blutet jetzt. Okay, alles klar. So, darf ich jetzt eine OP machen? Natürlich nicht. Aber es gibt doch tatsächlich Menschen, das mag man nicht glauben, aber es gibt, Subhana Rabbil Azim, die denken, wenn ich mir Videos anschaue über Islam, okay, Kufr, Kufr, ja. Und das Iman, ja, auch Iman. Dann geht er auf die Straße und sagt, das ist Kafir, das Muslim, das Kafir, das Muslim. Subhanallah. Ich frage mich wirklich, yani, jetzt mal abgesehen von der Religiosität und Taqwa und Gottesfurcht, jetzt ganz mal ganz logisch, sag mal, glaubt er das echt ernst, dass der in der Lage ist, jetzt darüber zu reden? Subhana Rabbi al-Azim, das ist doch wirklich, das ist wie, genauso wie jemand, der 50 Videos, von mir aus 5000 Videos auf YouTube gesehen hat und sagt, ich bin Professor Doktor, ich bin Chirurg. Subhana Rabbi al-Azim. Und von daher, das ist etwas, dieser Hadith, Barakallahu Fikum, ist fantastisch, weil er zeigt dir, wenn du nicht lernst, und das Erste, was du lernen musst, ist was? Wie man lernt. Das ist das Allererste. Wenn du das nicht gelernt hast, dann will Allah mit dir nichts Gutes. Das muss man doch klar und deutlich erkennen. Und deswegen, Barakallahu Fikum, liebe Geschwister, es gibt viele Menschen, die hochmütig sind. Hochmütig sind. Und stolz mit sich selbst sind. Und solch ein Mensch lernt nicht. 2 Sorten von Menschen lernen nicht. Diese schämen. Ich schäme mich, will nicht und ich kann nicht, darf nicht. Und diejenigen, die zu hochmütig sind. Diese Arten von Menschen werden nichts lernen. Und die werden ihre nächsten Jahre damit verbringen, nur über Leute zu reden. Aber sie werden tatsächlich nichts lernen. Also, wie sollte ein Muslim wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala mag oder nicht, wenn er kein Wissen hat? Die einzige Sache im Koran, zu der Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten angehalten hat, noch mehr darum zu bitten, ist das Wissen. Allah azza wa jalla sagte, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Also, und sprich, mein Herr, vermehre mein Wissen. Die Menschen sind hinsichtlich des Wissens von 3 Kategorien. Die ersten sind diejenigen, die sich nützliches Wissen aneignen und dieses in rechtschaffene Taten umsetzen. Möge Allah azza wa jalla uns verhelfen dazu, zu zählen, diejenigen, die das Gute hören und es auch umsetzen. Das sind diejenigen, die Allah azza wa jalla auf den Weg derer recht geleitet hat, denen er Gnade erwiesen hat. Wie in Suratul Fatiha. Die zweite Kategorie der Menschen sind diejenigen, die nützliches Wissen haben. Sie haben Wissen. Sie haben Wissen. Aber nicht danach handeln. Das sind diejenigen, mit denen Allah zürnt und unzufrieden ist. Zu ihnen gehören die Juden und alle, die ihrem Weg folgen. Weil die Juden haben das Wissen über Allah und sie wussten ganz genau, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet ist. Und das haben sie auch deutlich gemacht. Und unter sich, sie haben gesagt, ja, das ist der Prophet, aber sie wollten nicht an ihm glauben. Deswegen wurde Allah azza wa jal zornig. Die dritte Kategorie sind diejenigen Menschen, die ohne Wissen handeln. Die dritte Kategorie sind diejenigen Menschen, die ohne Wissen handeln. Das sind diejenigen, die Allah azza wa jal als die Irregehenden bezeichnet. Zu ihnen gehören die Christen und alle, die auf deren Weg gehen. Das heißt, das sind Menschen, die das Wissen nicht gelernt haben. Sie haben die Wahrheit nicht, gar nicht erst gelernt. Und deswegen gehen sie irre. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Leite uns den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derjenigen, mit denen du zornig bist und nicht den Weg der Irregehenden. Darum ist es wichtig, nützliches Wissen zu erlangen und Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten. Allah azza wa jalla sagt, وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Und fürchtet Allah und Allah wird euch lehren. Das heißt, wenn du lernen willst, brauchst du was? Gottesfurcht. Erst dann wirst du bi'idhnillahi ta'ala lernen. Und fürchtet Allah und Allah wird euch lehren, denn Allah hat Wissen über alles. Wissen ist diejenige Sache, für die es sich am meisten lohnt, seine Zeit zu investieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sprich, sind etwa diejenigen, die wissen, gleich denjenigen, die nicht wissen? Nur diejenigen bedenken wirklich, die Verstand besitzen. Und er sagt, Subhanah, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Allah erhebt diejenigen, die glauben von euch und diejenigen, denen das Wissen gegeben ist, um Rangstufen. Und Allah weiß über das, was ihr tut, sehr gut Bescheid. Das ist also eine Einführung, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, die sehr, sehr wichtig ist. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, Einführung in die Tahara, rituelle Reinigung. Der Verfasser sagt, Hafizahullah, die Themen im Fiqh sind weise geordnet. Nach der Shahada ist das Salah die wichtigste Pflicht eines Muslims. Und das Shahada behandeln wir ja natürlich in der Aqida. Und im Fiqh fangen die Fiqh-Gelehrten mit dieser Säule an, As-Salah, und beim Salah, also bei dem Gebet, brauchen wir natürlich die Reinigung und deswegen fangen sie mit der Reinigung an. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Miftahu salat at-tuhur. Der Schlüssel des Salah ist die Reinheit. Da das Gebet, Arabisch Salah, ohne Tahara nicht akzeptiert wird, beginnen die Fuqaha, also Fiqh-Gelehrte, mit genau diesem Kapitel eben At-Tahara, und At-Tahara bedeutet sprachlich die Reinheit. Tahara bedeutet Nawafa. Nawafa bedeutet Reinheit. Die Definition von Tahara nun bei den Fiqh-Gelehrten, jetzt islamwissenschaftlich. Die Definition von Tahara ist die Entfernung von Hadath und was dazugehört, sowie die Entfernung von Khabath. Ich würde ehrlich gesagt sagen, die Aufhebung von Hadath und was dazugehört und die Entfernung von Khabath, weil im Arabischen sagen wir Raf'u. Raf'u bedeutet etwas aufheben. Rafa'a, Rafa'tu al-Kitaba, ich hebe es. Deswegen, aber das ist ja gehupst wie gesprungen. Ja? Also die Entfernung oder Aufhebung von Hadath und was dazugehört, zu was gehört? Die Entfernung von Hadath und was dazu gehört. Zu was gehört? Zur Entfernung. Also die Entfernung zum Hadath, die Entfernung des Hadath und was als Entfernung von Hadath gilt, sowie die Entfernung von Khabath. Noch einmal. Die Entfernung von Hadath, das werden wir alles noch erläutern. Jetzt ist immer egal, was Hadath bedeutet. Ja? Die Entfernung von Hadath und was dazu gehört. Was bedeutet denn, was dazu gehört? Das bedeutet, und was als Entfernung von Hadath gilt, sowie die Entfernung von Khabath. Was ist nun Hadath? Hadath ist eine Eigenschaft im übertragenen Sinne, durch die ein Mensch beschrieben wird, durch die ihm As-Salah und andere bestimmte Ibadah nicht gestattet sind. Al-Hadath ist ein Zustand der Unreinheit. Ist ein Zustand der Unreinheit. Und man kann es definieren wie folgt. Es ist ein Zustand des Körpers, der daran hindert, gottesdienstliche Handlungen zu verrichten, bei denen die Reinheit vorausgesetzt wird. وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَ. Also, es ist ein Zustand der Unreinheit, der daran, es ist ein Zustand des Körpers, Al-Hadath ist ein Zustand des Körpers, der daran hindert, dass man gottesdienstliche Handlungen verrichtet oder alles andere an gottesdienstliche Handlungen verhindert, verrichtet, meine ich, bei denen die Tahara, die Reinheit vorausgesetzt wird. Das ist Al-Hadath. Wenn jemand sein Geschäft verrichtet, ist er Muhdith. Also derjenige, der den Hadath hat, nennen wir Muhdith. Wenn du kein Wudu mehr hast, dein Wudu gebrochen ist, dann bist du Muhdith. Also nicht zu verwechseln mit Muhaddith. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ach, Entschuldigung, ich habe gerade Wudu nicht mehr, ich bin jetzt Muhaddith. Ja, Salam. Bist du Hadith-Wissenschaftler geworden? Weil Muhaddith ist ein Hadith-Wissenschaftler. Also bitte darauf achten. Ist ein Muhdith, also jemand, der einen Hadath hat. Also sein Körper hat diesen Zustand jetzt, dass er nicht rein ist. Ja? Nicht physisch unrein, nicht die Hand ist jetzt dreckig, sondern es ist ein Zustand. Ist das klar? Also, wenn jemand sein Geschäft verrichtet hat, ist er Muhdith, das heißt, er trägt nun die Eigenschaft Hadath. Bis er den Wudu vollzogen hat, dann ist dieser Zustand aufgehoben, dann ist er nicht mehr da. Und was dazu gehört, was bedeutet das? Bedeutet, dass man sich auch reinigen kann und dadurch keinen Hadath entfernt. Wenn zum Beispiel eine Person vor dem Salah den Wudu durchführt, deren Wudu aber noch gültig war. Klar? Wer erklärt mir das jetzt? Noch einmal. Und was dazu gehört bedeutet? Was heißt es nochmal, was dazu gehört? Habe ich schon vorhin gerade erklärt. Und was als Aufhebung des Hadath gilt? Es ist tatsächlich keine Aufhebung des Hadath. Du hast keinen Hadath aufgehoben. Was war nochmal Hadath? Dieser Zustand der Unreinheit. Diesen Zustand der Unreinheit hast du nicht aufgehoben. Aber es wird trotzdem Tahara genannt. Wann ist das? Er sagt, dass man sich auch reinigen kann. Man reinigt sich. Und dadurch keinen Hadath entfernt. Also du hast keinen Hadath nun aufgehoben. Ich habe mich doch gereinigt. Ja, ja. Aber du hast keinen Hadath aufgehoben. Wann ist denn das? Werden wir gleich sehen. Zum Beispiel eine Person, die vor dem Salat den Wudu durchführt, deren Wudu aber noch gültig war. Das heißt, ich habe Wudu, ich habe vorhin schon Wudu gemacht. So, jetzt kommt Salatul Asr. Ich war nicht auf der Toilette, gar nichts ist passiert. Ich wiederhole jetzt den Wudu. Warum wiederholst du jetzt den Wudu? Weil der Rasul sallallahu alaihi wasallam den Wudu wiederholt hat. Ja, warst du auf der Toilette? Ich war nicht auf der Toilette. Ja, ist dein Wudu ungültig geworden? Nein, nein, mein Wudu ist immer noch da. Ja, warum machst du denn das? Einfach so, Sunna. Hat er hier einen Hadith aufgehoben? Warum nicht? Weil er nicht was ist? Weil er nicht Muhdith ist. Er hat ja gar kein Hadith. Warum macht er trotzdem Wudu? Sunna. Wie nennen wir jetzt diesen Wudu? Nennen wir den Tahara oder nicht? Nennen wir das Reinheit oder nicht? Wir nennen es Reinheit, weil per Definition gehört das auch dazu. Jede Reinigung, die zwar nicht zur Aufhebung einer Unreinheit, eines Zustandes der Unreinheit führt, aber trotzdem eine Reinigung ist. Und deswegen sagt Ibn Uthaymin, rahimahullah, und was dazu gehört, da gibt es zwei Art. Entweder eine Reinigung, die nicht zur Aufhebung des Hadith führt, oder eine Reinigung, die nicht durch einen Hadith verursacht wurde. Was heißt denn das, bitteschön? Die Reinigung, die nicht zur Aufhebung eines Hadith führt, war wie dieses Beispiel. Ich habe, oder ein anderes Beispiel. Es ist Sunna, die Hand zu reinigen, wenn man, was heißt Sunna, Pflicht, die Hand zu reinigen, wenn man aufwacht. Wenn du aufwachst vom Schlaf, dann musst du deine Hand reinigen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, denn der Mensch weiß nicht, wo die Hand war in der Nacht. Deswegen ist es eine Pflicht, bevor du Wasser anfasst oder irgendetwas anderes, zuerst mal deine Hand waschen. Habe ich damit diesen Hadith aufgehoben? Kann ich jetzt beten gehen, wenn ich meine Hand wasche? Kann ich nicht. Nenne ich das Waschen dieser Hand Tahara oder nicht? Natürlich nenne ich es Tahara, weil Rasul sallallahu alaihi wasallam hat uns aufgefordert. Also das ist die erste Version. Dass wir keinen Zustand der Unreinheit aufheben durch die Reinigung. Die zweite ist, eine Reinigung, die ich mache, obwohl kein Grund da ist, der Hadath heißt. Wie das Wiederholen des Wudu. Bei diesem Wiederholen, beim zweiten Wudu, diesem freiwilligen Wudu, habe ich das gemacht, weil ich Muhdif bin, weil ich Hadath habe? Nein. Das gehört auch dazu. Ist das klar? Okay. Mit Khabath, jetzt haben wir Hadath erledigt, wobei es natürlich zwei Arten des Hadath gibt, einen größeren und einen kleineren, das werden wir noch sehen, Hadath Akbar und Hadath Asghar. Mit Khabath sind alle nachweisbaren Unreinheiten gemeint, das heißt Najas. Alles, was im Islam als Unreinheit gilt, nennt man Khabath. Khabath ist ein Synonym für Najasa. Najasa wie Blut, wie Exkremente, wie Urin, etc. Das sind Unreinheiten, Najasat, und wir werden inshallah in einem Kapitel sehen, was denn die Unreinheiten sind und wie wir sie beseitigen. Gesetzlich, also islamisch, betrachtet gibt es also zwei Arten von Tahara. Tahara ma'nawiyya, also Reinheit im übertragenen Sinn, und Tahara hissiyya, Reinheit, die empirisch nachweisbar ist, also physisch. Und man reinigt sich tatsächlich. Muhdith zu sein, bedeutet also nicht, dass man selbst unrein ist und anderes durch Berührung verunreinigt. Ich sagte ja, wenn man Muhdith ist, heißt es nicht, dass die Hand dreckig ist und wenn ich sie ins Wasser reinlege, wird das Wasser dreckig. Nein. Sondern es ist eine Unreinheit, ein Zustand der Unreinheit und keine Unreinheit an sich. Ich komme nochmal auf die zwei Arten der Reinheit hier zurück. Tahara ma'nawiyya ist, welche Art der Tahara? Was bedeutet Tahara ma'nawiyya? Nein, nein, nein. Hat nichts mit Muhdith zu tun. Was heißt spirituell? Barakallahu fik. At-tahara al-ma'nawiyya, also die Reinheit im übertragenen Sinne, bedeutet die Reinheit des Herzens, die Reinheit der Seele, dass in deinem Herzen keine falschen Lehren sind, keine falsche Glaubenslehre ist, dass du nicht hochmütig bist, dass du nicht neidisch bist, dass du nicht schlecht denkst über die Menschen und so weiter und so fort. Das ist ein guter Charakter, das ist die Reinheit, die metaphorisch ist oder beziehungsweise im übertragenen Sinne At-Tahara al-Ma'nawiyya. At-Tahara al-Hissiyya ist nun die nachweisbare, also die Unreinheit, eben der Zustand der Unreinheit, Hadath oder Khabath. Okay? Noch einmal, dann geht es hier weiter. Muhdith zu sein bedeutet also nicht, dass man selbst unrein ist und anderes durch Berührung verunreinigt. Der Gesandte Allahs sagte, innal muslima la yanjusu. Der Muslim wird nicht unrein. Also der Körper wird nicht unrein, sondern der Zustand des Körpers kann zur Unreinheit kommen. Aber er selbst, seine Hand, seine Ohren, sein Fuß, sein Bein wird ja nicht unrein, wird ja nicht etwas Unreines, wodurch zum Beispiel das Wasser unrein wird. Er wird höchstens muhdith. Dann begnügen wir uns inshallah mal mit diesem Abschnitt inshallah, um nächste Woche bi'idhnillahi ta'ala, wenn Allah azza wa jal uns das erlaubt, hier weiter zu machen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.